Folge 98 von eurem Lieblings-Berlin-Podcast. Lieber Marc, lieber René, erzähl doch mal, was war heute so los? Oh, frag mich nicht, mir tut jetzt noch alles weh. Und er hat es getan. Wer und was, das erfahrt ihr heute, also bleibt dran. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast, euer Lieblingspodcast, irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier kommt der Mann, naja, der als Bahnfahrer das ganze Jahr eigentlich Horrorgeschichten erzählen kann, nicht nur an Halloween. Hi René. Ja, hallo da draußen. Hallo Stefan, hallo an den digitalen Empfangsgeräten. Heute Moin. Zur 98. Ausgabe an diesem wunderschönen 1. November und heute mit dabei der... Marc, hallo Marc. Ah, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Dein Einsatz. Halloween ist doch vorbei. Jetzt heißt es nämlich wieder Hello Berlin. Ja. Ja, und mit diesem humorigen Einstieg sage ich vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung, liebe Mitprotagonisten. Und hallo da draußen an den ach so digitalen Empfangsgeräten. Guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben auch Zuhörer, die an nicht digitalen Empfangsgeräten sitzen. Das sind die, die unten vor unserem Fenster stehen und über das offene Fenster mitlauschen. Und für uns klatschen. Ja, ja. Deswegen mache ich das Fenster immer zu. Ich kann diesen Lärm da draußen, ich ertrage das einfach nicht mehr. Wirklich, das ist, ja, dieses Reich und Berühmtsein ist schon anstrengend. Zu viel Ruhm ist nicht gut. Na? Gut, ja. Was liegt an? Ja. Also wir Berliner sind ja arbeitsam, das heißt, wir haben heute und gestern keinen Feiertag gehabt. Da geht es ja anderen ganz anders, nämlich den Brandenburgern zum Beispiel. Und heute ist Allerheiligen eigentlich in einigen Bundesländern, aber das betrifft uns natürlich null. Deswegen arbeiten wir und nehmen hier den Podcast auf. Und wir können es vorwegnehmen, wir sind wieder at home. Richtig? Ja. Ja, aber ganz kurz nochmal zu den Feiertagen. Das merkt ihr daran, dass hier weniger Störgeräusche im Hintergrund sind. Es gibt Berlin Atmosphere. Es gibt aber kein Bundesland, was beide Feiertage jetzt hintereinander hat, oder? Meines Wissens nach. Echt, wer denn? Also Niedersachsen war der 1. November, der 31.10. Reformationstag. Ich habe jetzt so einfach doch in gesagt. Nordrhein-Westfalen ist es nicht der Reformationstag, glaube ich, da war es der andere. Wir kriegen das raus. Team Walnuss. Ja, whatever. Ja, am Ende der Sendung, wir reichen diese Information nach. Das Rechercheteam ist bereits beauftragt. Die sollen schnell machen, die werden pro Stunde bezahlt. Kleine Frage in die Runde. Seid ihr auch so müde? Ich bin irgendwie so ein bisschen abgespannt. Also die Uhr zeigt jetzt 20.17 Uhr, aber eigentlich ist es ja schon 21.17 Uhr. Nicht, dass ich um die Uhrzeit immer schlafen gehen würde, aber ich merke das tatsächlich irgendwie jeden Tag so um 19 Uhr, habe ich immer so einen kleinen Müdigkeitsanfall. Ja, und jetzt in der Winterzeit oder Normalzeit, wie man das auch nennt, war ich schon um 18 Uhr müde. Ich merke das mit der Zeitumstellung. An vielen Leuten geht es ja spurlos vorbei, aber... Ich würde mir so wünschen, dass dieser Drama endlich ein Ende hat. Aber nee, habt ihr dazu eine Meinung eigentlich? Ja, also an mir geht es spurlos vorbei. Ich hatte sogar Sorge, dass ich plötzlich um 4 aufstehe, statt um 5 wie gewohnt. Ist aber nicht passiert, Gott sei Dank. Nee, ich frage mich immer, ob das wirklich so einfach abzuschaffen ist, wie man sich das vorstellt. Es gibt doch, ich weiß gar nicht, wo man das, findet man das bei Wikipedia, mal diese Lichtkurve. Einmal für die Sommer- und einmal für die Winterzeit, wenn die durchgehen würde. Mhm. Und da fällt einem nämlich dann auf, ich weiß leider jetzt nicht, wie es ist, die müsste man sich mal anschauen, da fällt dann auf, dass das vielleicht an einer Tageshälfte Sinn macht, diese Zeit abzuschaffen, aber dann an der anderen wieder nicht und dann hätten wir gleich einen neuen Aufreger. Und ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ja, ich habe immer gesagt, irgendwie, das hängt ein bisschen vom Breitengrad ab, in dem das entsprechende Land liegt. Also soweit ich weiß, irgendwie in den etwas nördlicher gelegenen Ländern, also Skandinavien, da gibt es wohl einen etwas größeren Ausschlag. Also sprich, die merken tatsächlich mehr von der Zeitumstellung. Also bei denen könnte es tatsächlich dann so, dass die dann potenziell mehr Licht haben, wenn sie diese Zeitumstellung irgendwie machen. Aber in unseren Breitengraden und je weiter du nach Süden kommst, desto weniger Auswirkungen hast du da. Aber das ist wohl momentan gar nicht der Punkt. Ich habe mir da ein bisschen recherchiert. Zeitumstellung, was dauert denn da so lange? Denn wir erinnern uns, dass vor ein paar Jahren wurde ja unter einigen Millionen Bürgern in der ganzen EU wurde eine Umfrage gestartet und die überwältigende Mehrheit hat gesagt, also eigentlich brauchen wir den Blödsinn nicht mehr. So, und jetzt ist es da die Aufgabe von irgendeiner Kommission, das mitzunehmen und das irgendwie auf den Tagesordnungspunkt, also als Tagesordnungspunkt in irgendwelchen Sitzungen irgendwie einzubringen. Dafür ist verantwortlich das jeweilige Land, was irgendwie gerade den Vorsitz hat in der EU. Und wer auch immer das ist, abgesehen von der Tatsache, dass manche Länder, wie gesagt, da mehr Interesse dran haben, das abzuschaffen als andere. Aber momentan ist wohl das Hauptproblem, dass das politische System in der EU ist einfach momentan zu sehr überlastet. Kann nicht alles auf einmal bewältigen. Und das heißt, sie müssen natürlich Prioritäten setzen. Und momentan sind so Sachen wie, ja, da hatten wir erstmal den Brexit. Da waren wahnsinnig viele Leute mit beschäftigt. Und dann kam Corona. Und jetzt hast du noch die Unbillen, die der Russlandkrieg mit sich bringt. Und wenn man jetzt da einsteigen würde, voll ins Thema, habe ich gelesen, dann könnte man die Sommerzeit theoretisch im Jahr 2025 abschaffen. Also wie wir es drehen und wenden, die nächsten 3 Jahre haben wir offensichtlich da noch Spaß mit. Aber warte mal, dann lass uns noch mal kurz die wissenschaftlichen Fakten zusammentragen. Also, ich nehme mal die Extreme, ja. Am 1.1. ist der Sonnenaufgang um 8 Uhr. Bei uns hier. Nee, warte mal, bei. Wann haben wir die Sommerzeit? Letzter Sonntag im März beginnt die Sommerzeit. Genau, also pass auf, ist folgendes. Der Sonnenaufgang liegt zwischen 3:30 Uhr und 8 Uhr, wenn man die Zeit nicht verstellen würde. Unglaublich. Ja, krass, ne? Und der Sonnenuntergang liegt zwischen 16 und 21 Uhr, wenn man die Zeit nicht verstellen würde. Auch ein Knaller. So, und jetzt ist es ja so, wir wissen, dass im Sommer die Sonne meist erst um 22 Uhr untergeht. Und das ist ja wegen der Sommerzeit, dass sie schon um eine Stunde korrigiert. Weil, würden wir sie nicht korrigieren, dann würde um 3.35 Uhr schon die Sonne aufgehen. Um das zu verhindern, nehme ich mal an, wird die Zeit um eine Stunde verstellt, so wie ich das hier in der Grafik sehe. Ihr müsst euch mal angucken, es gibt Jahresdiagramme für die Länge des Lichtes auf Wikipedia. Da ist das ganz anschaulich und da kann man sich das nämlich mal vor Augen führen. Und die Frage ist, wollen wir um 3.30 Uhr im Sommer die Sonne aufgehen haben? Oder ist uns das völlig Wumpe? Also mir ist es nicht. Ich kann Wumpe. Ja die Augen zumachen, merke ich ja. Nee. Dir ist es nicht Wumpe, weil nee. Du immer mit der Sonne aufstehst? Nein, ich finde es halt praktisch, die Zeitumstellung, weil du wirklich im Sommer, ist es ja so, dass man teilweise, ins Bett geht und noch es dämmert noch. Also es ist ja teilweise bis 22 Uhr noch ein bisschen hell und dann wird es erst richtig dunkel. Und wenn du das jetzt nicht hast, ist es halt früher dunkel und das ist halt im Sommer doch schade. Da kann man doch nicht so lange draußen sitzen, zum Beispiel. Also von daher, ich finde es nicht verkehrt, die Zeit umzustellen. Vielleicht noch ein Fakt, um das besser bewerten zu können. Ja. Die kürzeste Tageszeit, also nach Tageslicht gemessen, also ein Aufgang und Untergang, ist von 8 bis 16 Uhr. Das sind 8 Stunden. Ja. Die längste Tageszeit ist von 3.30 Uhr ungefähr bis ungefähr 20.30 Uhr. Das sind wie viele Stunden? Das ist der Sommeranfang, ja. Warte, das sind wie viele Stunden? 17. 1, 2, 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 2. Und noch, genau, 17 Stunden ungefähr. Sehr gut, Marc. Eins setzen. Also, das heißt, überleg mal, zwischen der Tag, und das ist, glaube ich, das Problem, der Tag ist halt in der kürzesten Zeit und die ist um von Dezember bis Januar irgendwann, ne? Mitte Dezember bis Januar ist die kürzeste Zeit, das ist der Tag nur 8 Stunden und im Juni, Ende Juni, Juli, Anfang Juli ist der Tag auf einmal Sommersonnenwende, 21. Juni. Genau. Sommeranfang und Winteranfang. Wann ist der Winteranfang genau? 21.12. Na, 21.12. Wintersonnenwende. Das ist jetzt aus dieser Grafik leider nur grob zu entnehmen, ja. Aber das ist doch das Problem, dass der Tag mehr als doppelt so lang ist. Und wir möchten halt gern nicht am hellerlichen Tage aufstehen und auch nicht ins Bett gehen, wenn es schon seit 4 Stunden dunkel ist. Ach, aber diese eine Stunde macht doch dann letzten Endes den Kohl nicht fett. Ja, aber was ist denn die Wirklich Alternative? Nicht. Also gerade beim Frühaufstehen, also ob nur um 3.30 Uhr die Sonne aufgeht oder um 4.30 Uhr. Das, hell ja. ist hell. Aber da, das ist ja schon, da geht es ja schon los bei der ganzen Diskussion, schafft man das ab oder nicht. Es muss sich ja erstmal geeinigt werden, nehmen wir die Normalzeit, also die Zeit, die wir jetzt im Winter haben, oder die Sommerzeit als neue Normalzeit. Das war ja schon eine Frage. Und das zweite Problem ist halt, dass viele Länder in Europa unterschiedlicher Meinung sind dazu. Und das ist halt wirklich das Problem, dass du du brauchst irgendwie eine einheitliche Lösung und kannst halt, solange es keine einheitliche Lösung gibt, kann man die Zeitumstellung nicht abschaffen. Man muss sich halt einigen. Ja, wer sagt denn das? Warum brauche ich denn unbedingt eine einheitliche Lösung? Naja. Die habe ich doch sowieso nicht, wenn ich global denke. Das stimmt allerdings. Global, also wir haben gesehen, Zeitzonen. Gibt es wahnsinnig viele Zeitzonen und selbst innerhalb einer Zeitzone hast du Länder, also die im selben Längengrad sind, hast du Länder, die unterschiedliche Zeitzonen irgendwie da realisieren, wo es ja um 1-2 Stunden irgendwie versetzt ist. Aber es ist doch alles nicht so schlimm. Es wird immer gerne angeführt, naja, die Wirtschaft muss sich entsprechend darauf einstellen, irgendwie, wenn ich da drüben anrufe, dass die dann auch tatsächlich irgendwie noch Geschäftszeiten haben. Ja, aber ob ich nur in Irland oder in Island oder in China oder in Neuseeland anrufe, gibt es eben zeitliche Unterschiede. Ja, aber stell dir vor, ich sehe das ganze Problem vermutlich nicht in der Gänze. Ja, aber stell dir so ein Szenario vor, Polen und die Niederlande sagen, wir schaffen die Sommerzeit nicht ab, aber Deutschland sagt, wir schaffen die ab. Dann hast du Nachbarländer, wo du schon mal die Zeit umstellen musst. Wenn aber du das hast fährst, du. Und das hast du doch sowieso, weil du hast ja keinen fließenden Übergang, auch zwischen den Zeitzonen nicht. Du hast immer diesen harten Sprung. Aber das wird immer als problematisch angesehen sozusagen. Ne? Marc hat es ja schon gesagt, so die Wirtschaft und so hat da schon den Finger gehoben, dass sowas auf keinen Fall passieren darf. Und ich halte das für Jammern auf hohem Niveau. Also genau, die wirtschaftlichen Folgen sind mir jetzt auch nicht ganz klar. Also das Argument, was mir so im Kopf schwirrt, was immer gesagt wurde, war, dass es um Strom sparen geht und dass wir da mittlerweile in einer Zeit leben, wo das jetzt kein Argument mehr ist. Aber genau. Aber guck doch mal bitte, weil unser Problem ist doch gar nicht der kurze Tag, weil da ihr seht ja die Grafik, ne? Die Normalzeit wird ja erst im Sommer gewechselt, das heißt, wo die Tage länger werden. Das heißt, eigentlich ist gar nicht zu wenig Licht unser Problem, sondern zu viel, wie es aussieht. Weil warum sollten wir, die Sommerzeit wird doch nicht gemacht, damit wir nicht erst um 20 Uhr, nicht erst um 21 Uhr kein Licht mehr haben, sondern um 22 Uhr. Das ist doch gar nicht der Grund. Der Grund ist doch, dass wir morgens nicht schon um 3.30 Uhr Tag hell haben, sondern erst um 4.30 Uhr. Oder? Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. Wenn du dir die Grafik anguckst, ist es so, dass die, es ist jetzt halt natürlich schwierig, wenn man es visuell nicht vor den Augen hat, deswegen lohnt es sich tatsächlich mal dieses Jahresdiagramm für die Länge des Tageslichtes, sich mal anzuschauen. Der Tag wäre eigentlich, würde viel früher beginnen und früher aufhören. Früher aufhören heißt um 20.30 Uhr und er wird aber verlängert bis 21.30 Uhr. Und er würde aber viel früher anfangen, also statt würde er um 3.30 Uhr anfangen, wird aber verschoben auf 4.30 Uhr. Ne? Wir müssten doch, wenn, dann eher im Winter überlegen, wie wir das hinbekommen, dass wir sagen, komm, dann ist erst ab um 9 Uhr hell und dafür bis 17 Uhr. Aber der Tag im Winter ist halt nur 8 Stunden. Genau, ja. Und da wird aber nichts angefasst, weil die Normalzeit ist die im Winter von 8 bis 16 Uhr für Tageslicht sorgt. Genau. Aber das ist ja auch eine Option, dass man sagt, wir nehmen das ganze Jahr die Sommerzeit. Das ist ja die ganze Diskussion. Da ist man sich halt nicht einig. Dann lass uns die Konsequenz auch nochmal bildlich machen. Das heißt, das ganze Jahr Winterzeit hieße, dass um 9 Uhr, mal grob gesagt, der Sonnenaufgang ist und um 17 Uhr Sonnenuntergang. Nicht so wie jetzt, 8 Uhr Sonnenaufgang und 16 Uhr Sonnenuntergang. Ja, das ist aber auch nur in gewissen Phasen, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, wir reden ja von dem Extrem. Es wird ja dann nur besser, ne? Aber unser Problem ist doch, warum, also kennt ihr diese Argumentation nicht, dass wir die Sommerzeit haben, damit wir in der dunklen Jahreszeit länger Tageslicht haben? Ja, es ging, der ursprüngliche Plan war, wie du schon gesagt hast, irgendwie Strom zu sparen. Genau. Aber wo, an welcher Stelle denn? Wie du selber auch schon gesagt hast, naja, überall. Offensichtlich in der Lichtproduktion hauptsächlich. Ja, aber guck mal, ist doch Quatsch, weil im Sommer, wo wir das Licht haben, warum wird denn das da verschoben? Ja, da fehlen uns offensichtlich Hintergrundinformationen. Genau. Die aber heutzutage, wie wir nachlesen können in der einschlägigen Literatur, nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Richtig, das glaube ich nämlich auch. Die Nachteile überwiegen. Ja. Ja, also, weil wir haben jetzt die biologischen Implikationen haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Und ich fürchte, es wird an der Stelle dann auch zu schnell zu technisch. Genau, aber das es ist natürlich ein faszinierendes Thema, aber ich glaube, wir sollten das Buch jetzt hier schon wieder zuklappen, um nicht unsere letzten Hörer noch zu vergrillen. Gut, dann vielleicht ganz kurz noch jeder seine Meinung. Sommerzeit, Winterzeit, ja, nein, Stefan. Ich würde alles so lassen. Und wir haben ja noch genug Zeit, Umstellungen Zeit. Hier wird nichts geändert. Das alles bleibt, wie es ist. Ja. Hier wird nichts geändert, Leute. Alter Traditionalist. So ist es. Ja, ja, was ja, in den ja 80ern gut war, kann auch in 2020 plus nicht verkehrt sein. Ja, also ich glaube, ich bin auch dafür. Oh, doch, lass mal erstmal so, wie es ist. Das war damals schon scheiße. Ja. Ich möchte die Befindlichkeiten natürlich nicht hinten anstellen, wenn es Leute gibt, die sagen, das wirkt sich negativ auf meinen Biorhythmus aus, dann finde ich das eine völlig... Genau. Schaff die Scheiße ab. Ja. Und dann als nächstes heulen. Ich kann morgens, ich bin um 3.30 Uhr schon wach, weil da irgendwie Vögel schon zwitschern. Naja. Genau. Okay. Wenn die zwitschern denn da anfangen zu vögeln, dann wacht man schon mal auf. Genau. Ich nehme mir meine Tüte Chips und lehne mich zurück und gucke, was passiert. Ja, das ist eigentlich ein Logo, René, eine Tüte Chips im Podcast futtern. Also nicht wundern, wenn du lass doch mal den Jungen. Ich wollte mich unterhalten lassen. Ihr könnt das übrigens auch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten machen. Nehmt euch eine Tüte Chips, lehnt euch zurück und lasst die drei Typen hier quatschen. Genau, lass die knacken. Drei Dussel. Die drei Nasen. René, du musst das natürlich unterstreichen, René, indem du einfach mal in so einen Chip beißt, ohne geschlossenen Mund, also mit offenem Mund. Jawolla! Ich hoffe, ihm bleibt jetzt kein Krümel im Hals stecken und er kriegt eine Hustenattacke. Aber mal gucken. Ist mir egal, ich habe ja noch einen Ersatzmoderator. Nicht wahr, Stefan? So, nächstes Thema. Nee, ich habe eine Richtigstellung. Das Team Walnuss hat recherchiert. Und es ist wirklich so, wir haben wie viele Bundesländer? Oh Gott, das ist nicht euer Ernst. 16. Ja, wenn du nämlich bei Google Bundesländer eingibst, dann steht einmal die Frage, welches sind die 17 Bundesländer? Und darunter steht, welche sind die 16 Bundesländer? Hat man wahrscheinlich Mallorca mit dazu gezählt. Dein Urlaubsland. Ja, ich wollte gerade sagen. Nein, ich habe recherchiert. Was? Allerheiligen und Reformationstag. René hat recht. Es gibt kein Bundesland, wo beide Feiertag sind. Und es gibt nur zwei Bundesländer, die keinen von denen haben. Berlin und Hessen. Na ja. Alle anderen Bundesländer haben einen von beiden. Haben wir das auch geklärt? Wunderbar. Sehr schön. Ja. Hurra. Ihr dürft immer nicht vergessen, das geht an euch und natürlich auch an die Hörer da draußen. Ihr fragt euch immer, sind wir jetzt eigentlich ein Laber-Podcast oder sind wir irgendwie ein Info-Podcast mit Berlin-Schwerpunkt? Wir sind natürlich alles. Momentan hat der Schwerpunkt so ein bisschen auf dem Infobereich gelegen, aber Berlin und Laberei wird hier nicht zu kurz kommen. Dafür wird Stefan sorgen, der jetzt schon wieder irgendwelche einleitenden Worte findet, um das Thema zu wechseln. Das sehe ich doch eben an der Nasenspitze an. Ich überlege, wir haben so viele Themen aufgeschrieben, die werden wir heute garantiert nicht schaffen, aber ich ziehe mal eins raus, was wir kurz sagen können. Was wir heute gelesen haben zum Beispiel, das können wir kurz erwähnen. Heute gab es die Meldung, dass in Berlin das 29-Euro-Ticket für 3 Monate verlängert wird, also bis Ende März. Und zusätzlich wird es eine sozialverträgliche Variante für 9 Euro geben im Januar, Februar und März. Das ist doch mal eine nette Sache, aber... Ja, dann an dieser Stelle Applaus, bevor das Aber kommt. Genau, aber es ist weiterhin ein Alleingang von Berlin. Es gibt noch keine Info, ob sich der Bund jetzt mit dem 49-Euro-Ticket-Plan irgendwie, ob das jetzt schon abgeschlossen ist oder nicht, ob das klappt ab Januar. Wir schauen mal. Ne? So. Haben okay, Jungens. Ja, Jugendwort des Jahres. Ja. Auf den ersten drei Plätzen Smash, Bodenloss und Macher. Ist da irgendetwas in eurem täglichen Sprachgebrauch? Ich will gar nicht auf die Wörter jetzt im Einzelnen so sehr eingehen, sondern eigentlich nur wissen, ob ihr da irgendwie einen Bezug zu habt oder ob wir drei das für uns irgendwie relativ zügig abhaken können. So nach dem Motto, lasst die jungen Leute mal machen. Macher, müsst ihr jetzt schon wissen. Heute schon Smash drin, nee, das, jetzt wird's vergessen. Dann sag mal noch ein Wort, das, dieses Wort ist nicht in meinem Sprachgebrauch. Smash? Hast du heute schon gebumst? Weißt du. Was? Heißt das wirklich? Ja, ist eine mögliche, ja. Bumsen, sagt man das noch so? Und ja, das ist den Liebesakt vollziehen. Und das kommt vom Spiel Smash or Pass. Smash or Pass. Aha. Wie bei Tinder quasi sagst, Smash or Pass. Daher kommt das. Und eine witzige Anekdote habe ich gesehen. Renés Lieblingssender Welt. 9Live. Die haben auch über dieses Jugendwort berichtet. Und da sitzen ja immer eine Dame und ein Herr als Nachrichtensprecherinnen oder Sprecher. Sag mal Namen. Und Sprecherin. Kann ich dir nicht sagen. Und er hat ganz lustig dann auch gesagt, oh, Smash, ja, ist ja cool. Und ich smashe zum Beispiel gern mit meiner Kollegin hier, ne? Weil er gar nicht realisiert hat, weil es ist wirklich, er dachte, das ist so, mit ihr irgendwie Zeit verbringen oder so irgendwie was Cooles machen, ne? Der und hat er dann als Ausrede benutzt. Es war ihr sichtlich unangenehm, aber naja, so ist das halt. Ich würde mal sagen, das ist in die Kategorie fehlgeschlagene Anmachsprüche gefallen. Ja. Eieieiei. Gäbe es heute noch die Sendung Zapping, wäre das da gar nicht hier drin aufgetaucht. No? Eine aktuelle Meldung kommt gerade rein. Oh. Es gibt einen Corona-Vorfall, einen nicht unerheblichen, bei Foxconn. Das ist ein das ist eine Produktionsfirma, die baut zum Beispiel wohl die meisten iPhones für Apple. Und die haben sehr, sehr viele Mitarbeiter und die Zustände da sind gerade derart, dass die Mitarbeiter irgendwie fliehen. Also die stürmen tatsächlich irgendwie von dem Gelände runter. Normalerweise sind die da ja quasi eingesperrt irgendwie und verbringen ihr ganzes Leben da auf diesem Gelände. Also haben dort Möglichkeiten, wo sie essen und schlafen können. Zumindest für die Zeit, wo sie eben dort arbeiten. Ist auch egal. Na, jedenfalls, die fliehen da, klettern über die Zäune und jetzt ist die Frage, wie reagiert Foxconn darauf? Da kommt ihr nie drauf. Mit Geld. Ah. Ja, okay, wir haben hier Corona, aber hier, habt da ein bisschen mehr Geld. Naja, okay, gehen wir eben wieder zurück und arbeiten weiter. Da würde ich mal sagen, Plan. Zu Weihnachten gibt es kein iPhone. Wird so ähnlich so rar werden wie die PS5, ne? Kann man die mittlerweile kaufen? Ja, das hat sich doch beruhigt, ja. Oder? Ja. Du kannst sogar wieder Grafikkarten kaufen. Ah, das ist schön. Das ist schön. Ne? Da ist eine neue Generation rausgekommen an Grafikkarten von der einen Herstellerfirma. Und was soll ich sagen? Die Preise sind auch da wieder astronomisch. Aber diesmal von vornherein. Großer Leistungssprung. Und alles das rechtfertigt dummerweise denn noch höhere Preise. Und außerdem wird alles teurer. Und Inflation. EU-weit jetzt schon jenseits von 10% Inflation. Immer noch nicht so hoch wie in der Türkei mit 100% Inflation. Also sprich, das Geld ist nach einem Jahr nur noch die Hälfte wert. So schlimm ist das hier noch nicht. Aber wir sprechen wohl schon von einer galoppierenden Inflation, wer das mal nachschlagen möchte. Die Situation wird nicht besser. Hatten wir denn eigentlich aber mal lassen eine Deflation? Wir das mal beiseite. Du, hatten wir in letzter Zeit mal eine Deflation, eine nachvollziehbare? In letzter Zeit nicht. Kann mich da nicht dran erinnern. Ich habe ehrlich gesagt auch jetzt nicht die Muße, das zu erklären, würde also den Leuten da draußen sagen, könnt ihr mal selber googeln. Wir kümmern uns hier um die interessanteren Sachen. Genau. Zum Beispiel haben wir ja in den vergangenen Sendungen immer mal wieder das Thema Elon Musk und Twitter angeschnitten. Wir haben auf dich gewartet, Marc. Also jetzt ist es tatsächlich passiert. Also ich fasse nochmal zusammen. Elon Musk hat irgendwie angekündigt, er würde ganz gerne Twitter kaufen für 44 Milliarden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Euro oder Dollar waren. Sagen wir mal Euro. Und dann hat da Leute in die Spur geschickt, um da irgendwelche Zahlen zu überprüfen und hat dann festgestellt, nee, das passt ihm irgendwie alles so nicht. Und der Twitter, also der Kurs von Twitter an der Börse ist irgendwie in den Keller gegangen, so nach dem Motto, ja, ich bezahle jetzt keine 44 Milliarden mehr, weil so viel ist das Unternehmen nicht mehr wert. Und dann hat Twitter gesagt, ja, weißt du was, dann verklagen wir dich einfach, weil du hast ja schon so eine Absichtserklärung, eine verbindliche irgendwie abgegeben. Dann ging es so ein bisschen hin und her. Und jetzt ist es tatsächlich dazu gekommen, dass Elon Musk sich, ich weiß nicht, ob er sich hat breitschlagen lassen oder ob ihm irgendjemand gesagt hat, ein etwaiger Rechtsstreit würde nicht zum Erfolg führen. Also er hat jetzt Twitter gekauft und er hat auch gleich einige Sachen dort unternommen. Und zwar erst hieß es, er hat mal so ein paar Chefs gefeuert, also so ein großes Unternehmen, große Hierarchie. Die letzte Meldung war jetzt, dass der gesamte sogenannte Verwaltungsrat wurde rausgeworfen. Musk ist jetzt alleiniger Direktor. Also er ist da quasi der König auf seiner Burg und kann da machen, was da lustig ist. Politiker weltweit haben sich dazu bekannt, dass sie von Twitter jetzt weggehen werden oder schon weggegangen sind. Das ist schon mal sehr interessant. Weitere Meldung war noch, dass Elon Musk plant, 50% der gesamten Belegschaft zu entlassen. Mittelfristig, nehme ich mal an. So schnell wird es ja wohl nicht gehen. Des Weiteren wurde verlautbart, dass Elon Musk plant, eine Deadline von einer Woche für die Entwickler einzuführen. Also wenn er sozusagen beschließt, pass auf, wir brauchen ein bestimmtes Feature. Und liebe Programmierer, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, das zu realisieren. Und wenn die das nicht schaffen, paff, werden sie entlassen. Das sind große Worte und ob es so kommen wird, wissen wir nicht. Aber ihr merkt schon, da rappelt es ordentlich im Gebälk. Was haben wir noch, was da interessant wäre? Ja, kann ich was zwischenschieben? Waschbecken-Geschichte? Waschbecken-Geschichte. Sagt ja, viele Leute werden sich fragen, was hat das mit dem, da gingen ja so ein paar kleinere Memes, unter anderem auch bei der BVG rum. Elon Musk ist mit einem Waschbecken in die Twitter-Zentrale gekommen. Und er wollte damit sagen, let the sink in. Ne, wohl in Anlehnung daran etwas einwirken lassen oder auf sich wirken lassen. Keine Ahnung, was er damit jetzt für einen tieferen Sinn. Let that sink in, genau. Das erschließt sich mir auch gerade nicht. Ja, also die Bedeutung von let that sink in ist, lass das auf dich wirken. Und doppeldeutig, weil sink ist das Waschbecken, ne? Lass dieses Waschbecken rein. Lass das auf dich wirken. Ist in der englischen Sprache ein und derselbe Satz. Das ist natürlich clever. Mhm. Also was er damit jetzt genau aussagen wollte, wird sich wahrscheinlich nur ihm erschließen. Aber vielleicht wollte er einfach nur cool sein. Also für uns als Anwender von Twitter, es ist eine schwierige Kiste. Also wie gesagt, einige Leute haben schon gesagt, oh, jetzt ist Elon Musk da irgendwie der Alleinherrscher. Der wird bestimmt nicht dafür sorgen, dass die Meinungsfreiheit da hochgehalten wird, sondern es wird alles so laufen, wie er sich das wünscht. Er hat ja auch schon angedeutet, dass er so Leute wie Donald Trump wieder auf Twitter zulassen wird, wie auch andere Leute, die da ausgesperrt wurden. Das sehen Leute mit Besorgnis und es wird verzweifelt nach Alternativen gesucht. Dort können wir jetzt schon einen nennen. Und zwar gibt es dort eine Software namens Mastodon. Das ist quasi sowas wie eine Open-Source-Alternative. Also sprich, die ist kostenfrei und man kann die selber hosten. Das ist wohl ein Netzwerk von Mastodon-Servern, die dann untereinander kommunizieren und dann quasi Twitter auf einer dezentralen Basis irgendwie abbilden. Auch dort verweise ich gerne mal auf Google. Da könnt ihr euch die technischen Hintergründe, falls ihr euch dafür interessiert, irgendwie selber mal zu Gemüte führen. Nur so viel. Elon Musk möchte Twitter endlich profitabel machen. Dazu hat er Bezahldienste erheblich verteuert oder plant es zumindest. Ich habe da gelesen, da gibt es einen Dienst namens Twitter Blue, dessen Preis soll vervierfacht werden von $5 auf $20 im Monat. Dieser Dienst ist interessanterweise zwingende Voraussetzung für eine sogenannte Verifizierung. Das ist ja also wie so eine Authentifizierung, wie wir sie eben kennen, dass wir irgendwie einen Personalausweis vorzeigen, um damit zu, ja, uns eben auszuweisen, dass wir auch tatsächlich diejenige Person sind. Bei Twitter gibt es so etwas auch. Twitter bietet einen Verifizierungsdienst an, sodass jemand, wenn er das macht, kriegt er ein blaues Häkchen auf seinem Profil. Und dann wissen die Leute, die das besuchen, ihr kennt das. Ja, von Instagram gibt es das, bei Twitter gibt es das ja, glaube ich, auch schon eine Weile. Und der Unterschied ist, dass diesen blauen Haken nur noch Leute bekommen, die so ein Abo abschließen. Genau. Ja, genau, genau. Ja. Jedenfalls diese alternative Mastodon, die will ich jetzt gar nicht so über einen großen Klee loben. Ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Alternativen gibt. Ich weiß nur, dass das momentan so ein bisschen gehypt wird. Was ihr da draußen daraus macht, ist euch natürlich selbst überlassen. Es gibt auch so Meldungen wie, in Deutschland ist es nahezu unbekannt, 80% aller Twitter-Nutzer kennen es überhaupt nicht und wenn, dann sind eher jüngere Leute dort. Auf der anderen Seite gibt es schon einige Behörden, die sich damit angefreundet haben, wie zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte oder die Landesdatenschutzbehörde von Baden-Württemberg. Die haben also zumindest eine alternative Präsenz auf Mastodon, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass dieser alternative Dienst eben auf dem aufsteigenden Ast ist. Lässt sich allerdings momentan noch nicht sagen. Also soweit würde ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Nur, dass es nach wie vor spannend bleibt. Wobei ich glaube, diese Dienste haben sich schon vor Jahren, das ist ja nichts Neues, ne? Das gibt es ja auch schon ewig, haben sich vor Jahren schon nicht durchgesetzt. Ja. Das ist genau wie mit Threema. Threema? Wird ja, ja auch gern als WhatsApp-Alternative. Und ja, also ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der bei Threema ist. Ja, man braucht Freunde dafür. Ja, vielleicht ist das mein Problem. Also ich kenne welche. Ich mal, ja, du kennst welche. Siehst du allein, dass du das schon so formulierst. Ja. Ja, ich denke mal, diese Alternativen, die müssen ganz schön Druck machen, um sich durchzusetzen. Und dann sind sie, glaube ich, auch echte Alternativen. Ich habe, glaube ich, auch so einen Mastodon-Account. Aber irgendwie gibt es da keine Leute. Deswegen bin ich da dann auch weg. Aber wir wollen das Thema natürlich nicht zu sehr ausschweifen. Auf jeden Fall hat Marc die Botschaft rübergebracht. Er hat es ja lange verfolgt und endlich hat es geklappt am letzten Tag der Frist, weil sonst wäre es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Hat Elon Musk gesagt, hier ist jetzt meins. Tja, mal gucken, was er damit macht. Ja, wahrscheinlich wir bleiben Blödsinn, dran. Wie zu seiner Art das. Schauen wir mal. Meine Lieben. Was ist euch denn sonst noch so passiert? Ja, René. In den letzten zwei Wochen. Gab's was? Also ich hatte ja nur Urlaub. Ach so. Also bei mir ist nichts passiert. Ach. Hast du was Schönes erlebt? Es passiert immer so viel, dass... Ich weiß genau, was du meinst. Wenn man so einen Podcast hat, müsste man eigentlich ständig mit dem Notizblock hin und her rennen. Erstmal heißt es Notizblock, nicht Notizblock. Und außerdem hat man immer sein Handy bei. Eigentlich könnte man da jederzeit irgendwie so eine Sprachaufzeichnung machen. Wenn, ja. Ich habe was erlebt. Ich habe was erlebt. Und zwar wir waren bei Fitzek gewesen. Der hat, also ist ja völlig unspektakulär. Sebastian jetzt Fitzek, der Thriller-Autor. Genau, Fitzebasti. Bei Fitzebasti hat eine Signierstunde im Süden Berlins in Steglitz im Forum gegeben und wir, also ich und meine Partnerin als Leser seiner Werke, dachten, na, gucken wir uns den mal von Namen an. Also man kennt den ja von Insta. Mittlerweile ist man den Promis ja näher, als den in echt lieb sein würde, weil sie halt überall vertreten sind. Und ja, die Schlange war relativ kurz. Ich hoffe, es hat ihn nicht deprimiert. Und ja, dementsprechend ohne langes Warten sind wir schnell mit herangekommen. Wir haben diese eine limitierte Box von ihm, das hat er sofort identifiziert an dem Zubehör, was wir auf den Tisch legten zum Unterschreiben. Und da sagt er selber, wow, wow, wow. Ja. Button-Fan. Das Problem ist an der Stelle mit Sicherheit nicht Sebastian Fitzek selber gewesen, weil er hat eine entsprechende Bekanntheit, sondern ich vermute mal, viele Leute wussten gar nicht, dass das Forum schon wieder neu geöffnet hat, weil das Forum Steglitz wurde ja umgebaut in den vergangenen paar Jahren. Und also ich habe so ein paar Konzeptzeichnungen gesehen und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, den René mal zu fragen, ist das da netter drin geworden? Ist das da schöner drin geworden? Kann man da endlich wieder hingehen? Also, ich habe keinen Vergleich und ich muss dazu sagen, dass das war ein bisschen mit Suchen verbunden, weil wenn man an Steglitz denkt, dann fällt einem zuerst das Schloss ein. So, das Schloss. Ach, ist das so? Ich denke zuerst an den Bierpinsel und den Kreisel. Kreisel, genau. Achso, nee, ich meine jetzt, wenn du an Shopping denkst. Ne? Also fällt mir zuerst das Schloss ein. Dann gehst du beim Schloss Richtung Bierpinsel. Norden. Und kommst vorbei am Boulevard Berlin. Boulevard Berlin, genau. Also das heißt, du läufst dann von einem Shoppingcenter los und bist dann sofort am Boulevard Berlin und läufst von diesem Shoppingcenter weiter und bist dann sofort am Forum Steglitz. Und da hat sich mir das erste Mal eröffnet, dass das Boulevard Berlin und Forum Steglitz zwei getrennte Shoppingcenter sind, die aber... du wohnst lange genug da unten, um das zu wissen. Ja, siehst du, ich war tatsächlich das erste Mal im Forum Steglitz. Wir waren jetzt immer im Boulevard Berlin, weil dort ja die Lego-Alternative, darf man das so sagen, ohne einen auf den Deckel zu kriegen. Es gibt Klemmbausteine von anderen Herstellern, und zwar Blue Bricks. Und Blue Bricks hat jetzt einen Megastore aufgemacht im Boulevard Berlin. Deswegen war ich jetzt auch das erste Mal im Boulevard Berlin, weil ich sonst immer ins Schloss gehe. Ja, und das Forum Steglitz, da habe ich ehrlich gesagt nicht viel gesehen. Dann ist ja auch noch ein Karstadt irgendwie dort. Also ich finde schon ganz schön, das ist da glaube ich aber am Boulevard, ne? Am Forum. Richtig. Am Boulevard. Im Boulevard Berlin ist ein Karstadt oder wie es jetzt heißt, eine Galeria. Ja. Das Zeug, das ist die nächste Meldung des Tages, was schon wieder Insolvenz gegangen ist. Also die Meldung heute war, Galeria bittet schon wieder um einen Rettungsschirm. Das ist unglaublich. Okay. Also ja. Ja, also ich kann es nur empfehlen, fahrt mal mit der, was fährt man da? U9 bis weiter Schreiberplatz. Genau, und dann könnt ihr da richtig schön shoppen gehen, weil auch die Straße, die dort lang geht, wie heißt denn die, am Bierpinsel vorbeiführt, das ist die Schlossstraße. Auch die Schlossstraße selber ist eine schöne Shoppingstraße. Das heißt, das reduziert sich dort nicht auf die Einkaufszentren oder auf die Malls, wie es ja modern heißt. Ja, lohnt sich da mal hinzufahren. Ja, und wenn ihr glaubt, das wären die einzigen drei Shoppingcenter gewesen, dann seid ihr natürlich komplett schief gewickelt. Denn direkt nördlich anschließend an das Forum Steglitz, was gerade neu eröffnet hat, nach langjährigem Umbau, liegt noch das Schlossstraßencenter. Auch nochmal eine Mall. Ach, krass. Ja. Das ist wirklich krass. Das war früher mal Hertie. Ich kenne das Forum Steglitz noch aus alten Zeiten. Ich bin ja da aufgewachsen in der Gegend. Und in den 70er, 80er Jahren bin ich da rumgekreucht und weiß noch, dass es da einen Markt gab, so kleine Buden im Erdgeschoss, okay. Im Untergeschoss der Plattenladen und das Zoogeschäft und der Friseur am zweiten. Und das war so ein, ja, das war was ganz Besonderes, das Forum. Ja, und jetzt hatte ich gehofft, jemand könnte mir aus erster Hand sagen, dass sich das lohnen würde, da schon wieder hinzugehen. Oder ob man vielleicht doch eher erstmal zum Potsdamer Platz geht und schaut, ob die Arkaden dort in ihren neuen Glanz erstrahlen, ob es sich da lohnt, nochmal vorbeizugehen. Also es lohnt sich erstmal allein dahin zu fahren, verändert. Selbst wenn das Forum Steglitz jetzt dann vielleicht doch kein Volltreffer ist, kann man immer noch ins Schloss oder ins Boulevard Berlin oder in die Straße lang. Ich war neulich hier diese Ecke da, war ich jetzt zum ersten Mal so weit gegangen, also auch dieses Schlosscenter werde ich mir mal angucken, gut zu wissen. Ich war neulich das erste Mal in der Wilmersdorfer. Da ist wohl die einzige Fußgängerpassage. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es die einzige klingt jetzt ein bisschen, aber ich glaube, so habe ich es gelesen. Die einzige Fußgängerpassage in Berlin. Wilmersdorfer Straße, ja. Kantstraße. Okay. Auch sehr viele kleine Geschäfte. Auch große. Auch große. Ich habe einen Bonsai-Laden gesehen. Ein Bonsai-Laden, Donnerwetter. Ein Laden, der Bonsais verkauft, kleine Bonsai-Bäume. Nicht schlecht, von klein bis groß. Ja, genau. Ja, und René, wir waren ja auch im Shopping-Center neulich. Wir waren natürlich, ja, das ist ja für mich dann Standard, das kenne ich ja wie meine Westentasche und du ja auch. Wir waren in der City Ost unterwegs und zwar im Alexa, ja. Ja, und da gibt es auch diesen kleinen Lego-Alternativenladen. Stimmt, da gibt es, ja, da gibt es, der ist aber gar nicht so klein, ne? Nö, also ich kannte ihn ja nicht und fand es ganz nett. Genau, was es da nicht mehr gibt, ist Build-A-Bear. Kennt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Geschäft, wo man sich so einen Teddybären... Ja. Ja, das hat er vor vielen Jahren pleite gemacht, hat sehr viele Kinder glücklich gemacht. Ein Teddybär. Was? Build-A-Bear, kennst du ja, nicht? Ja, was ist das? Nein? Man da stopfst du den selber aus, den Bär. Genau, du holst dir eine, suchst dir eine Hülle aus. Wir reden jetzt über irgendwas, was es nicht mehr gibt, aber es gab mal ein Geschäft, in dem du dir eine Hülle eines Stofftiers ausgewählt hast, einen Bären, Löwen, keine Ahnung, diverse Sachen. Dann konntest du den selber an einer Maschine mit Fluffy-Zeug befüllen. Ne, und das Ganze wurde zum Event gemacht dann für das Kind. Das heißt, dann musste man rumhüpfen, dass der Bär dann glücklich ist, wenn er jetzt auf die Welt kommt. Dann konnte man dem ein Herz in den Körper reinnähen lassen. Und dann konntest du dort Klamotten kaufen. Und also für dein Kuscheltier gab es dort alles. Wirklich, die hatten, das war ein Bekleidungsgeschäft für Kuscheltiere. Aber René, ich muss dich korrigieren. Sorry, Marc, dass ich dazwischen grätsche. Laut Webseite. Ja. Gibt es im Alexa nach wie vor diesen Build-A-Bear-Laden? Okay, René muss mal kurz seine Familie mal gucken, was da los ist. Und in der Schlossstraße gibt es auch diesen Build-A-Bear-Laden. Ja, ja, richtig, genau. Vielleicht erfahrt ihr an dieser Stelle, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Bis gleich. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Also, kurzer Lagebericht. Wir sind knapp einer Katastrophe entgangen. Ich hörte nur laute hysterische Schreie und Feuer, Feuer. Wir auch. Habt ihr gehört, ja? Ja, bis auf die Sache mit dem Feuer. Ja, genau. Und zwar, die Mikrowelle hat sich entschieden, das Wärmetier, also hier so, es gibt da so eine Tiere, die man in die Mikrowelle zum Warmmachen und dann so als Heizkissen. Ja. Und die hatte sich irgendwie entschieden, das in Brand zu setzen und jetzt brannte es in der Mikrowelle und ich musste jetzt gerade irgendwie die in die Wand gebaute Mikrowelle mit brennendem Inhalt aus dem Schrank holen. Aber es war nicht so tragisch, wie es sich anhört. Es war nur ein kleiner Brand. Ja. Aber ich glaube, ich rieche wie ein Feuerwehrmann. Also wenn das riecht bis hier, ist, René. Ja. Oh bis Mann. Hier. Oh Mann. Oh aber Mann. Endlich haben wir mal Outtakes. Gut. Es brennt, es brennt jetzt kontrolliert ab. Ja, genau. Jetzt sieht man schon, wie immer mehr Rauch in Renés Bild dann erscheint irgendwie. Wir waren in dem Teil, wo wir erzählen, Smalltalk-mäßig, was uns in den letzten 2 Wochen so passiert ist. René hatte angefangen. Stefan möchte vielleicht noch etwas ergänzen, bevor wir zum wichtigen Teil kommen. Genau. Meinst du nochmal diesen Build-A-Bear oder was? Nee, den hast du ja erzählt. Genau. Und da muss ich mich auch nochmal korrigieren. Also, den gibt's. Wie René es dann gesagt hat, jetzt habe ich es auch gefunden, dauerhaft geschlossen im Alexa, ist korrekt, die Info. Aber in dem, was war das, Schloss Steglitz, ne? Da gibt es das in den Arkaden. Da, was gibt es da? Nein, Build-A-Bear-Laden. Nee, den gibt es nicht mehr. Doch. Der hat, im was, Alexa gibt es den nicht. Im Schloss gibt es den aber noch. Das Unternehmen hat dicht gemacht, weil man konnte dann auch online nicht mehr kaufen. Das Unternehmen ist Konkurs gegangen. Ist es so? Ist ja verrückt. Dies ist kein Verlass mehr aufs Internet. Ja, das ist das Problem des Internets, dass es nichts vergisst und das ist etwas für zukünftige digitale Archäologen, das liebe Internet. Zu gucken, welche Uraltinformationen da noch drinstecken, die nie aktualisiert wurden. Ich meine, was passiert denn, wenn so eine Firma pleite geht? Das ist nicht so, dass das Erste, was sie machen, dass sie sagen, oh, wir werden sofort irgendwie die Webseite vom Netz nehmen oder wir werden dafür sorgen, dass sämtliche Listen, wo wir auftauchen, dass sie aktualisiert werden. Hm. Das passiert nicht. Dann jetzt eine kurze Firmengeschichte. Also 2014 wurde Build-A-Bear übernommen von der Kids und Fashion Group GmbH und Co. KG aus Pliezhausen. Und 2019 wurden alle in Deutschland betriebenen Filialen geschlossen. Und 2020 wurde ebenfalls der Online-Shop eingestellt. Dann ist da, liebe Kinder, der Föhn hatte gelogen. Ich habe Stein und Baum behauptet, es würde das noch geben im Schloss am Rathaus Steglitz, aber dem ist dann wohl nicht so. Verdammt, es ist immer ärgerlich, wenn da Fakten ins Spiel kommen, die einfach etwas anderes behaupten als das, was man selber gesagt hat. Blöd. Aber ansonsten, liebe Kinder, guckt euch noch mal eine alte Hannah Montana Folge an. Da war auch ein Build-A-Bear. Und dann seht ihr, wie das funktioniert. So einfach ist das. Gut, und danke, Marc, sein Stefan. Erstaunen danke. Im Gesicht sieht man ihm an. Deswegen lasst uns schnell zu einem anderen Thema kommen. Ja, genau. Ihr wollt ja wissen, was ich in den letzten 2 Wochen gemacht habe. Ich habe Schmerzen aushalten müssen. Mir ist was Dummes passiert. Ich hatte einen Arbeitsunfall. Ja, da stellt sich gleich die Frage, ja, was ist denn ein Arbeitsunfall? Ja. Und vor allen Dingen einfach so mit dem Fuß umzuknicken im Großraumbüro, kann das ein Arbeitsunfall sein? Kann auch im kleinen Büro passen. Ja. Also das war wirklich so eine Frage, die man sich da gestellt hat. Irgendwie. Okay, du bist mit dem Fuß umgeknickt, ja, wie hast du denn das geschafft? Also ich arbeite in einem Großraumbüro und wir haben dort ein großflächiges schwarzes Holzparkett und unser Haupteingang ist quasi der Fahrstuhl und dorthin senkt sich der Fußboden etwas ab auf einer Breite von, was weiß ich, 1,50 Meter oder so. Ja, also das heißt, es gibt da eine Trittkante, wenn man so will, über die man eben ja so stolpern kann. Oder einen Fehltritt machen kann, wie auch immer man nun das ausdrucken möchte. Aber das genau ist mir passiert. Wir haben einen Kollegen, der da direkt neben dem Fahrstuhl arbeitet und zu dem wollte ich einfach hingehen. Und ich arbeite seit Jahren in der Firma, das ist mir noch nie passiert. Und dieses eine Mal bin ich dann eben umgeknickt und dummerweise war es nicht so, dass, okay, der linke Fuß, der wird jetzt da so ein bisschen nach innen gedehnt und dann kommen die Sehnen und Bänder und flippen den Fuß wieder zurück und man läuft einfach weiter. Nein, diesmal bin ich ganz unglücklich umgeknickt und tatsächlich zu Boden gesunken und habe mir das dann erstmal angeguckt und habe so gedacht, oh, ich kann immer noch auftreten, also gebrochen habe ich mir da irgendwie nichts. Vielleicht ein bisschen was gezerrt, keine Ahnung, gestaucht. Gar nicht mal. Da bin ich mal ganz ehrlich. Okay. Aber das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Am übelsten war das damals, da habe ich Badminton gespielt, ein Turnier, ein Ranglistenturnier, ein Berliner Ranglistenturnier. Und da bin ich auch böse mit dem Fuß umgeknickt. Ich glaube, das war das Halbfinale oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel gewonnen habe. Egal. Na, jedenfalls bin umgeknickt und habe mich kurz geschüttelt und habe dann noch 20 Minuten weitergespielt und bin danach auch ganz normal dann nach Hause oder habe vielleicht noch ein anderes Spiel gemacht. Und erst so 3-4 Stunden später, als ich dann zu Hause ankam, dann auf einmal schwoll der Fuß an und es schmerzte und bibidi-babidi-bu und Mama, mir geht's nicht gut, mach was. Wie das eben damals so war, kurz nach dem Krieg. Na jedenfalls, diesmal auch wieder, weil einige Kollegen sprangen sofort, ja, sieh zu, dass du zum Unfallarzt kommst. Ich sag, naja, jetzt wollen wir nicht die Pferde scheu machen, mir ist ja nichts weiter passiert. Ich arbeite ja mit den Händen und dem Kopf, also ich kann jetzt hier schon weitermachen. Erinnerte mich dann aber auch daran, dass es, wie gesagt, dann ein paar Stunden später schlimmer werden könnte. Und habe dann beschlossen, naja, okay, ich gucke mir die Sache wenigstens mal noch so ein halbes Stündchen an. Und dann zeichnete sich dann aber schon ab, oh, es schwillt etwas an und ein leichter ziehender Schmerz. Und dann bin ich dann tatsächlich zu einem sogenannten Durchgangsarzt, weil wenn man einen Arbeitsunfall hat, dann gibt es ja so besondere Sachen, die man dabei einhalten muss. Also das war ein leichter Arbeitsunfall, wie ich jetzt im Nachhinein irgendwie herausgelesen habe. Das heißt, da hätte ich auch theoretisch irgendwie zu meinem Wald- und Wiesenorthopäden gehen können oder zum Hausarzt. Aber ich bin mal dem Rat der Kollegen gefolgt. Oh, weil man wusste ja nicht, wie schwer dieser Unfall tatsächlich nur war. Es hätte ja auch was anderes irgendwie sein können. Aber worauf ich hinaus will, ist, es hätte ja sein können, dass es mich derart beeinträchtigt, dass ich danach arbeitsunfähig gewesen wäre. Und es hätte auch so schlimm sein können, was ich, wenn da ein Bänderriss oder so sonst irgendwas hast, ja, dass du längere Zeit aus dem Verkehr gezogen worden wärst. Vielleicht, ihr wisst schon, OP, Fuß ab, sonst Rollstuhl, sonst irgendwas. Ja, genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Also, deswegen ganz wichtig, bei Arbeitsunfall erstmal zu so einem Durchgangsarzt zu gehen. Der ist da besonders qualifiziert. Und du bist dann, wenn sowas passiert, das streue ich jetzt hier einfach mal so ein, so ein paar Fakten, dann bist du ja bei deinem Arbeitgeber quasi mitversichert oder besser gesagt bei der berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung. Bist du denn versichert und nicht bei deiner normalen Krankenversicherung? Ich bin zum Beispiel gesetzlich versichert und ich habe herausgelesen, dass diese Unfallversicherung, dass deren Leistungen schon über das hinausgehen, was die normale Krankenversicherung irgendwie leistet oder eben bezahlt, weil eben die Wiederherstellung der Arbeitskraft da absolute Priorität hat. Im Detail ist das natürlich alles ein bisschen komplizierter, ist klar. Aber wir dachten, wenn sowas schon mal passiert ist, dann sagen wir euch das da draußen. Ja, René? Hat jetzt eine Unfallversicherung gegriffen? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt erst ein paar Tage her. Hast du eine private Unfallversicherung? Nein. Ja, die brauche ich nicht. Brauche ich in dem Fall nicht. Ist ja die berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung des Arbeitgebers. Das ist ja ein Arbeitsunfall. Okay. Das ist ja der Punkt. Alles klar. Dem bin ich ja dann quasi mitversichert. Genau. Gut, ja, aber wir sind erstmal froh, dass du keine Folgeschäden davon trägst, offenbar. Nee, ich bin noch nicht, also naja, man könnte schon sagen, ich bin über einen Berg. Ich trage nach wie vor irgendwie noch so einen Verband und habe da so Voltaren, also hier so Diclofenac, was man irgendwie so auf die Haut aufträgt. Und trage dann auch noch so eine Schiene, mit der ich zum Glück irgendwie bis in den Schuh reinkomme. Und bin auch nicht beschwerdefrei, aber unterm Strich muss ich schon sagen, ich habe einen Spaziergang über 10 Kilometer gemacht, ich bin Fahrrad gefahren, 20 Kilometer, also das geht schon alles und arbeitsunfähig war ich auch zu keinem Zeitpunkt, habe mich also auch nicht krank schreiben lassen wurde nicht krank geschrieben, das geht schon alles. Aber ich muss trotzdem noch mal zu dem Arzt hin, weil der Unfallarzt hat gesagt, du pass auf, wenn du nach einer Woche noch nicht beschwerdefrei bist, wie in meinem Fall jetzt, dann soll ich dort noch mal vorstellig werden, weil dann wird er noch mal eingehender untersuchen und gegebenenfalls ein MRT machen, diese Magnetresonanztomographie, um auszuschließen oder sicher oder zu checken, ob oder inwiefern die Sehnen und Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mhm. Ja, dann gute Besserung, Marc, ne? Definitiv, ja. Ja. Glück im Unglück, ja. Vielen Dank. Glimpflich, sagen wir, ja. Genau. Genau. Und wenn ihr ältere Podcast-Folgen von uns hört, dann kriegt ihr auch noch ein paar Infos über meinen Arbeitsunfall damals. Und ich glaube, wir haben auch schon mal über ein anderes Malheur von dir, Marc, berichtet. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, dass auch auf Arbeit passiert ist. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich nur erfahren. Ich glaube, das war sogar eine Sendung, wo Marc nicht dabei war. Da müsst ihr mal alle Podcast-Folgen von vorne durchhören. Verzeihung. Ich musste mal niesen. Kein Problem, der Zuhörer hat sich gehört, ich muss aber mal uns niesen. Sind die Ohren weggeflogen. Genau, Marc hat gerade genießt, wir haben es rausgezogen. So, war der Trommelfellriss, ist das jetzt auch ein Unfall? Ein Arbeitsunfall? Arbeitsunfall, während der Podcast-Arbeit hier. Naja, egal. Aber wie gesagt, also toi toi toi, dass es auch so bleibt, dass es auch die Restschmerzen weggehen und nichts bleibt. Aber ich finde, so dein Zutun für den Podcast ist ganz normal. Da habe ich jetzt keine Veränderung festgestellt. Also können wir Daumen hoch geben, glaube ich. Das ist ganz lieb von euch. Ja, so sind wir. Ne? Ich glaube, wir haben ja schon angedeutet. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Ja. Das sage ich dir. Wir sind schon bei einer Stunde ungefähr. Knapp. Nicht ganz, genau. Wir hatten ja eine kurze Unterbrechung. Eins kann man noch aus Berliner Sicht sagen. Peter Fox hat eine neue Single, ein neues Album. Ne? Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. War lange ruhig um ihn. Da gucken wir mal, was da rauskommt. Ich kann noch kurz berichten. Und zwar kann ich das ergänzend machen zu dem, was René vor einigen Folgen mal berichtet hat. Und zwar, wie Pakete bei ihm geliefert werden. Dass sie irgendwie unterm Abtreter liegen oder so. irgendwas. Das hatte ich übrigens neulich auch. Ich habe für jemanden ein Udo Lindenberg, was ist das? Ja, so ein Poster quasi bestellt. Und ich komme abends nach Hause. Hätte ich behalten. Nö, habe ich ja für den bestellt. Und ich komme nach Hause, gucke so an meinen Abtreter, denke, hä, was liegt denn da? Und da hat er das wirklich unter den Abtreter gelegt, ne? Unglaublich. Ja, aber das war noch harmlos, ne? Neulich gab es auch eine Lieferung, es klingelt an der Tür. Der Amazon-Mann, ich sage, hier, komm, ja, bin da, ne? Und nichts passierte mehr. Und dann bin ich nach 5 Minuten an mein Handy und da stand drin, ja, erfolgreich geliefert. Persönlich an mich, ne? Ich habe aber nichts in der Hand gehabt. Also bin ich nach unten. Ich habe mir nämlich schon gedacht, das passt doch gar nicht im Briefkasten, wo soll das sein, ne? Und es war tatsächlich so, als ich Richtung Haustür von innen quasi gegangen bin, stand das Paket neben der Haustür einfach im Haus. Hat es einfach da hingestellt und ist abgedüst. Es ist echt... Mann, ja. Mann, Mann. Aber so ist das. Ne? Mehr braucht man dazu nicht sagen. Servicewüste Deutschland. Doch, man muss dazu eigentlich ganz viel sagen. Und ganz laut. Ich habe auch Feedback gegeben. Dazu. Und nochmal wiederholen. Richtig. Ja. Na. Mann, naja. Mann. Aber wir haben auch eine gute Nachricht. Und jetzt ist René wird gleich aufschrecken, weil jetzt kommen die Vogel-News. Da gab es nämlich auch eine aktuelle Meldung und René weiß es bestimmt schon als Fan. Natürlich. Der Vögelbranche wollte ich gerade, der Vogelbranche. Ich habe ihn persönlich bestimmt. Den Vogel des Jahres 2023, unser allseits beliebtes Braunkehlchen. Man muss dazu sagen, die Nominierung war in Abwesenheit, denn das Braunkehlchen ist aktuell in Afrika. Und von Aussterben. Aber es kommt ja, wieder. In der Sahara, also südlich der Sahara. Ja, jetzt auf jeden Fall. Muss ja noch seinen Preis abholen. Genau. Ach, herrlich. Hast du dich denn an der Wahl beteiligt, René? Nein. Okay. 135.000 Menschen haben darüber abgestimmt. Das ist unglaublich. Ja, ich wollte gerade sagen, René hat getan, was er konnte. Nicht abgestimmt. So ist es. Liebe Leute. Wir sagen ja immer, wir wollen nicht immer über Events berichten, die schon vorbei sind, sondern auch mal vorausschauen. Und da gibt es ein Event, was wir auf jeden Fall an der Stelle noch sagen sollen. Und das ist ja, glaube ich, auch was für dich und ganz besonders für René. Ihr liest ja gerne. Ist das so? Und es gibt am 18. November... Du solltest hier keine Gerüchte über mich in die Welt setzen. Bei René ist mir das egal, aber... Mir war so, als wenn du auch eine Leseratte bist. Da keuche ich mich da. Das ist bei mir beruflich bedingt. Ach, also die ganze Zeit irgendwie englischsprachige Fachliteratur durchlesen. Fachbücher, muss. Genau. Sowas lese ich da auch. Hat man dann auf Belletristik dann schon gar keinen Bock mehr. Da lässt man sich dann lieber in Video- und Film- und Serienformen des Abends berieseln, um ganz ehrlich zu sein. Aber dann, lieber Marc, passt es ja auch, weil am 18. November ist der bundesweite Vorlesetag. Da kannst du dich ja irgendwo hinsetzen und einer Lesung zuhören. Na? Da wollen wir mal drauf hinweisen. Motto dieses Jahr, gemeinsam einzigartig. Und das Ganze ist eine Initiative von der Zeit, der Deutschen Bahn Stiftung und der Stiftung Lesen. Also ganz interessant. Und im Laufe des Jahres gibt es auch zum Beispiel in Berlin immer so Tram-Vorlesungen, dass man in der Straßenbahn liest einer ein Buch vor. Fand ich auch ganz interessant. Als ich das gesehen habe, habe ich es selber oder gelesen habe. Ich habe selber noch nicht teilgenommen. Mal gucken. Wer mehr wissen will, www.vorlesetag.de. Vielleicht was Interessantes. Oder René? Okay. Wer weiß? René nickt. Wer weiß? Okay. Gut. Gut, jetzt kommt unser Vorlesetag. Unser Vorlesetag? Ach so. Oder gibt es noch eine geile News? Wollt ihr schon in die Endphase einsteigen oder machen wir noch eine klitzekleine Runde End oder Weder? Wir können gerne noch eine Runde End oder Weder. Das geht immer. Mir egal. Das ist wie Nachtisch. Nachtisch geht immer rein. Nachtisch, ja, komm, ja. Machen wir hier ein, zwei schnelle Fragen. Und dann noch Nachtisch haben wollen, ja. Mama, darf ich den Nachtisch zuerst essen, damit ich noch weiß, wie viel Platz denn für die Hauptmahlzeit ist? Genau. Na komm mal, dann machen wir ganz schnell unser beliebtes Spiel. Ja, ganz genau. Und zwar würde ich von euch ganz gerne wissen, was war euer übelster teuerster Fehlkauf? Habt ihr da eine Antwort parat? Ansonsten müsste ich natürlich selber vorpreschen. Du müsstest, glaube ich, vorpreschen, weil da muss ich wirklich überlegen. Also, okay. Also offensichtlich ist es nichts, was so teuer gewesen wäre, dass es euch im Gedächtnis geblieben wäre. Was ist ich, sowas wie eine Couch, auf der man nicht richtig sitzen kann, wo man jetzt schon weiß, naja, die fliegt nächstes Jahr wieder raus. Hm. Okay, dann fange ich mal damit an. So eine Couch-Geschichte hätte ich tatsächlich auf der Pfanne gehabt, aber das ist nicht unterhaltsam genug. Wie der geneigte Hörer und ihr beide auf jeden Fall natürlich wisst, spiele ich ja ganz gerne mal Elite Dangerous, diese Weltraumsimulation. Mhm. Und es ist ein besonderes Vergnügen, wenn man dabei eine 3D-Brille auf hat. Ja. Dann taucht man so richtig ein und man, also das dann wirklich mittendrin statt nur dabei. Ich konnte es damals nicht glauben, als ich Benutzerberichte gelesen habe, die gesagt haben, das ist dann wirklich nochmal ein völlig anderes Game. War tatsächlich so. Dann hatte ich mir so eine Brille gekauft und die Sache ist noch viel schlimmer, als man sich das vorstellt, weil jetzt kommt wahrscheinlich der eine oder andere, der sagt, naja, du hast dir die Brille gekauft und dann irgendwann hast du festgestellt, ach naja, so toll ist es nicht und dann lagst du nur noch einfach in der Ecke. Nein, viel, viel schlimmer. Ich habe mir diese Brille gekauft und fand es auch ganz toll und habe dann mal festgestellt, naja, also sagen wir es mal so, das Bild ist am Bildschirm schon besser. Also der Eindruck ist bei der 3D-Brille natürlich toll, aber die Bildschirmauflösung ist einfach nicht so toll. Mhm. Also habe ich mir eine zweite 3D-Brille gekauft mit einer höheren Auflösung, 6D. Wo die Sache viel mehr Spaß machen sollte. Ja, und jetzt liegen bei mir zwei 3D-Brillen, weil ich sie momentan beide nicht benutze. Du solltest ja eine dritte kaufen. Unbedingt, weil die beiden brauchen bestimmt einen neuen Kumpel. Mhm. Zu meiner Verteidigung, an Elite Dangerous wurde im Laufe der Jahre, wie es heutzutage so üblich ist, immer weiter geschraubt und sie haben die Grafik-Engine aufgebohrt und jetzt ist es so, dieses Spiel ist jetzt seit 8 Jahren irgendwie auf dem Markt. Und die Technik entwickelt sich natürlich weiter und ich habe mir aber seitdem keine neue Hardware gekauft. Also ich habe immer noch die alte Grafikkarte von damals. Man kann das Spiel schon noch spielen, man kann auch mit hohen Auflösungen spielen, aber die Bildwiederholrate ist ein bisschen in die Knie gegangen, die Details werden nicht mehr so zahlreich dargestellt und das hat mir so ein bisschen die Freude daran verdorben. Und außerdem gibt es einen angeflanschten Spielteil, der komplett sich überhaupt nicht mehr in 3D spielen lässt. Der Hauptteil schon, aber in dem Augenblick, wo ich auf dem Planeten lande und aus dem Schiff aussteige und dann zu Fuß rumlaufen möchte, dann haben die Entwickler das nicht hingekriegt bisher, dass man das auch in 3D machen kann. Was heißt, da müsste ich dann spätestens immer die Brille irgendwie absetzen. Und da ich aber das Spiel natürlich in Gänze irgendwie genießen wollte, musste ich dann irgendwann sagen, ja, mit der 3D-Brille kommst du jetzt da an der Stelle nicht so weit. Und also alle paar Wochen und Monate hole ich die 3D-Brille nochmal raus, aber unterm Strich muss ich sagen, könnte ein Fehlkauf gewesen sein, wenn man überlegt, wie viel Geld man darin versenkt hat. Mhm. Ist jetzt dem einen oder anderen von euch vielleicht etwas eingefallen, was er beitragen möchte? Also ja, vielleicht die Definition Fehlkauf. Für mich, wenn ich etwas kaufe, was ich im Nachhinein bereue, ne? Weil man könnte auch sagen, Fehlkauf ist in der Regel alles, was man sich holt, was dann nur in der Ecke liegt, wo man aber sagt, ich bin trotzdem froh, dass es da ist. Und in der Hinsicht hatte ich noch keinen Fehlkauf, weil ich wohl überlegt zum Portemonnaie greife und zum Beispiel dieses Mikrofon hier schon seit einem Jahr aus der Ferne beobachte, prüfe, gucke, ist das, passt das, brauche ich es wirklich schon. Von daher möchte ich mal ganz grob behaupten, ich habe bisher noch keinen Fehlkauf getätigt. Gut für dich. So, Stefan hat gerade hinter sich den Schrank Anekdote aufgemacht. Nein, und es kam eine Flut an Fehlkäufen rausgeputzelt. So einen richtigen er holt jetzt Fehlkauf. Seinen Betamax-Rekorder aus dem Schrank. Genau, mein Sony Walkman. Nein, also Fehlkauf in dem Sinne würde ich es nicht sagen, aber es ist natürlich viel Technik, die man kauft und dann eventuell hält es nicht lange oder man nutzt was Neueres nach einer gewissen Zeit. Aber das würde ich jetzt eher weniger als Fehlkauf bezeichnen. Ja, das würde ich auch nicht als Fehlkauf bezeichnen, genau. In der Form. Dann kommen wir am besten zur nächsten Frage. Ach, wie wär's damit? Welche Art von Besteck mögt ihr? Besteck, die Älteren erinnern sich, dass dieses Zeug so Gabel, Messer, Löffel, da gibt es unterschiedliche. Die sind unterschiedlich geformt. Da gibt es gerade, da gibt es gebogene und vor allen Dingen gibt es Unterschiede in der Länge und Beschaffenheit des eigentlichen Werkzeugs. Also dieses Besteck, es besteht immer zu einem großen Teil Griff und einem meistens etwas kleineren Teil Werkzeug. Aber bei Messern zum Beispiel, da gibt es Messer mit einer sehr langen Klinge, sage ich jetzt mal. Dann gibt es auch Messer mit einer etwas kürzeren Klinge. Und bei Gabeln gibt es eben Gabeln mit kurzen oder langen Zinken. Habt ihr dort Präferenzen und wenn ja, welche? Also ich kenne nur drei verschiedene Esswerkzeuge, Messer, Gabel und Löffel. Und da bevorzuge ich den Löffel, weil der am vielseitigsten einsetzbar ist. Mit dem Löffel kann man schneiden, mit dem Löffel kann man schaufeln. Fehlt mir bei der Gabel immer ein bisschen. Würdest du bitte bei der Frage bleiben? Ja. Löffel. Nein, das ist nicht die Frage. Mir ist auch egal, Tor ob zwei, der ich Griff weiß. Hat. Nein, mir ist auch egal, ob der jetzt, also für mich, ich nehme dieses Standardbesteck, was aus einem Guss besteht und ich brauche keinen Plastik- oder Holzgriff da dran, das muss nicht griffiger sein. Okay, dann pass auf, dann formuliere ich die Frage für dich um. Ist es dir völlig egal, wie so ein Messer oder wie ein Löffel oder wie eine Gabel aussieht, ob die lange oder kurze Zinken hat, breit oder lang ist? Absolut, ist mir total scheißegal. Das ist dir völlig egal. Ich habe auch nur Standardbesteck und nicht hier irgendwie so ein gutes, sehr... Bin ich denn der Einzige hier mit Esskultur? Ich sag mal, so eine Gabel mit so kurzen Zinken finde ich ein bisschen blöd. Also es gibt so... Aha. Wir töten so eine normale Gabel durch. Jetzt will ich es genau wissen. Mit so einer Gabel, mit der man sich im Notfall auf die Haare... Mit der man sich im Notfall auf die Haare kämmen kann. Ja. Also sie sollte gebogen sein. Also ich finde, du solltest bis auf das Messer sollten alle Essbestecke eine Schwingung drin haben und in einen geraden Griff übergehen. Ein geschwungenes Messer fände ich jetzt schon ein bisschen ungünstig. Also es sollte so viel Qualität haben, dass es beim Benutzen nicht zerbiegt. Zerbricht. So. Aha. Das also aus purem Gold wäre ungünstig. Ja. Ich bin in meiner Kindheit mit Alubesteck groß geworden. Ich kenne das, das Gabeln verbiegen. Deswegen hast du auch den Aluhut auf. Harte Kartoffeln, weiche Gabel. Mhm. Markt. Nun gut. Anscheinend ist es für dich ja ein größeres Thema. Bitte. Ja, absolut. Das konkret an etwas festzumachen, ist vermutlich etwas schwieriger. Aber tatsächlich bevorzuge ich die, ich will es mal nennen, klassischen Formen. Sprich Gabeln mit langen Zinken, die auch möglichst schmal sind. Also die Gabel insgesamt etwas schmaler und das hat für mich es sieht einfach eleganter aus. Beim Messer, das muss dann natürlich alles aus einem Guss sein, das Messer sollte dazu passen und die klassische Form des Messers ist dann auch tatsächlich so, dass die Schneide ein Längenverhältnis zum Griff hat ungefähr von 1:1. Die modernen Messer, da ist es eher so 1:2. Dass du eine deutlich kürzere Klinge hast. Beim Löffel, da ist die Frage, mag man eher große oder kleine Löffel? Also wie tief ist der Löffel und wie groß ist er? Ja, kann man sich den gut in den Mund stecken und hat man ein gutes Mundgefühl, wenn man den Löffel wieder aus dem Mund rauszieht, nachdem man die Suppe dort ordnungsgemäß platziert hat, wenn ihr mir folgen könnt? Ja, selbstverständlich. Ja, das beginnt schon beim Teelöffel. Marc, ich fülle gerade nebenbei so einen Fragebogen aus. Hab jetzt mal ein paar von deinen Antworten übernommen. Wir sollten nach der Sendung vielleicht mal einen Termin machen. Ja. So, kommen wir jetzt zum Witzbattle. Jedem sein Fetisch. Ist doch Fetisch. Okay. Ach, na gut. Ich sehe schon, Marc, wohin das hier führt. Eine Frage noch. Ja. Ich habe ein bisschen Angst vor den Antworten, aber was, vor deiner Frage. Wir können ja eine Schnellrunde machen. Okay, jeder antwortet kurz. Okay, okay. Das wird nicht möglich sein an dieser Stelle, weil ich möchte von euch wissen, was ist für euch persönlich der bewegendste Film, den ihr jemals gesehen habt, boah, der euch emotional am meisten mitgenommen hat? Da bin ich ja so gespannt. Das ist eigentlich was, worüber man nachdenken. Nee, finde ich nicht. Also das ist was, worüber man eigentlich ein bisschen länger nachdenken müsste. Aber ich schieß mal gleich so aus der Hüfte ein Film, der mich inhaltlich sehr bewegt hat, der aber filmisch total schlecht war. Klick mit Adam Sandler. Der Film, in dem Adam Sandler Familienvater, Geschäftsmann, glaube ich, eine Fernbedienung hat, mit der er im Leben etwas vorspulen kann. Und ich möchte gar nicht zu viel verraten. Er ist sehr, sehr tief, der Film, von der Story her, aber filmisch eine absolute Vollkatastrophe. Mhm. Aber die Story hat mich sehr bewegt. Mhm. Nun gut, da uns die Zeit davonläuft, will ich mal von Nachfragen absehen, aber ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so nachvollziehen. Für mich hatte der Film gar nicht so eine Tiefe. Das war eine sehr leichte Kost, fand ich. Es mag jetzt an der Filmumsetzung liegen. Wir werden das in einer der späteren Podcast-Folgen vielleicht nochmal aufgreifen. Sehr gerne, sehr gerne. Ich renne nämlich aktuell wirklich hinterher und versuche, diesen Film zu kriegen. Ich hatte ihn mal besessen, er wurde an ein Sozialkaufhaus verschenkt und ich finde ihn nirgendwo in einem Streamingdienst. Also es gibt welche, da muss man ihn aber nochmal bezahlen. Ich habe ihn in der Bibliothek entdeckt. Das ist ja was anderes, René. Da hast du nicht die ganze Wahrheit gesagt. Aber er ist nicht bei Netflix, er ist nicht bei Disney Plus, er ist bei Amazon, bin ich mir sicher, gibt es ihn auch nicht. Für 2,99 gibt es den bei Amazon, ja. Oh, ich leih mir aus der Bibliothek. Stefan, dein emotional bewegendster Film, der bewegte Mann. Es gibt keine Videotheken mehr. Ich bin jetzt nicht der Filmgucker. Kino schon gar nicht so richtig, auch schon ewig her. Ich kann mich da jetzt nicht, wenn ich jetzt sage E.T. der Außerirdische, dann lacht er bestimmt. Nein, also das absolut könnte, nicht. Sowas könnte es zum Beispiel sein, ja. Der war gesehen, auch in meiner engeren Wahl, ja, weil der ist filmisch ganz hervorragend umgesetzt. Natürlich ist es ein fantastischer Film, es ist ein Fiction-Film, ein Science-Fiction-Film, aber er hat zum Beispiel auch eine sehr mitreißende Musik. Das also stimmt. Die Filmmusik von E.T., die Themen, die kann man sich auch mal so anhören. Also wenn ich, ich sitze hier zu Hause und will ein bisschen Musik hören, dann höre ich mir tatsächlich die Filmmusik von E.T. an, oh, oder zumindest auszugsweise. Mhm. Ja, und dann denke ich manchmal so, boah, das reißt dich richtig mit, das ist richtig emotional. Das ist toll, ja, das macht für mich auch einen guten Film aus, oder zumindest gute Filmmusik. Da wäre ich bei dir. Das ist doch schon mal was. Ja, bei mir sind es auch tatsächlich so Sachen wie E.T., okay, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Andere Sachen haben mich dann doch schon noch mehr mitgerissen. Der Ozean-Pianist fand ich äußerst bewegend, über den werde ich gleich was sagen. Und dann hatte ich dann noch einen dritten mit einer ganz hervorragenden Musik. Oh Gott, jetzt ist er mir schon wieder entfallen. Das ist ein Skandal. Dann lege ich mich mal fest auf einen der bewegendsten Filme, der Ozeanpianist. Die Story ist ein, Wald- und Wiesendampfschiff, also spielt das sich vor 100 Jahren oder so. Und harte Arbeit auf den Schiffen, wie gesagt, ein Dampfschiff. Du hast also einen Kesselraum, wo Kohle reingeschippt wird in den Ofen, um den anzufeuern und das Schiff voranzutreiben. Und da legt doch jemand tatsächlich ein Baby ab. Die wissen nicht, was sie damit machen sollen. Naja, kurzerhand, die adoptieren quasi das Baby und ziehen das auf dem Schiff auf. Daraus wird ein junger Mann. Und dieser junge Mann, der beschäftigt sich, der verlässt nie dieses Schiff. Er nimmt es sich dann in späteren Jahren immer mal wieder vor, die Welt kennenzulernen etc. Aber er kann sich schlussendlich nie dazu durchringen. Der Film heißt Der Ozeanpianist. Auf diesem Schiff gibt es also offensichtlich, das ist sowas wie, offensichtlich ein personenbefördernder Dampfer. Und da gibt es offensichtlich auch Musikinstrumente und er entwickelt dann irgendwann eine Leidenschaft für das Spiel am Klavier. Er wird eben zum Pianist, autodidaktisch, wenn ihr so wollt. Und wie sich im Film herausstellt, ist er also einer der weltbesten Pianisten. Und das ist eine tragische Liebesgeschichte, weil unter den vielen Passagieren entdeckt er irgendwann seine Traumfrau. Und es geht darum, dass jemand ihn wohl interviewen will, weil er ist ja eine Kuriosität, er ist jetzt nicht so bekannt, aber jemand kommt an Bord und will über ihn irgendwie schreiben. Und dabei kommt eben auch seine Musik ins Spiel und er denkt eben an diese Frau und er spielt dann eben, also er komponiert ein wunderschönes Stück. Ja, das ist so eine der zentralen Dinge dabei. Des Weiteren lernt er irgendwie noch den Godfather of Jazz kennen und dann stellt sich heraus, dass er genauso gut ist wie der Jazzmeister. Und das Ende des Films ist dann tatsächlich, dieses Schiff soll abgewrackt werden und er würde eben dabei sterben, wenn er auf dem Schiff bliebe. Deswegen, er muss da irgendwie runter und er versteckt sich auf dem Schiff und dann kommt irgendwie ein alter Freund vorbei, weil der weiß irgendwie, dass der irgendwie noch da ist. Und tatsächlich gibt es dann eine letzte Szene auf diesem Schiff, wo er eben versucht, ihn zu überreden, jetzt doch endlich das Schiff zu verlassen. Und es kommt, wie es kommen musste. Der Ozeanpianist bleibt auf dem Schiff. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du den ganzen Film gespoilert. Jetzt braucht man sich den ja gar nicht mehr angucken. Oh doch. 2 Stunden, 5 Minuten geht der. Die Legende vom Ozeanpianisten heißt er im Original. Und ist ja aus dem Jahr 98, italienischer Film. Mit amerikanischen Schauspielern unter anderem. Also der Hauptdarsteller ist, ist mir jetzt entfallen, aber äußerst bekannt. Tim Roth oder Danny Booth? Ja, Tim Roth. Tim Roth, ja. Tim Roth. Genau. Ja. Genau. Ja, aber guter Tipp auf jeden Fall. Ich kenne den nicht. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen und die Zeit ist fortgeschritten. Ganz schnell Witzbattle. Ja, aber natürlich, Marc, wir wollen dir heute auch noch die Bühne geben. Wir wollen natürlich einen Druffi-Spruch haben. Ist doch wohl klar. So sei es. Der Druffi-Spruch des Tages. Diese Rubrik ist unbedingt mit Humor zu nehmen und soll keine Verherrlichung oder Verharmlosung von Drogen sein. Unter dieser Prämisse, welchen nehmen wir denn? Wie wär's mit dem? Dachte ich gerade, Marc, sein Bild ist eingefroren, aber er hat schon kurz nachgedacht. Genau. Der Druffi-Spruch des Tages. Ja. Ja. Du bist auch schon eingefroren hier. Alle träumen, keiner schläft. Alle nicken, keiner fragt. Sehr gut. Ihr werdet lachen, es gibt noch einige, aber ich habe hier nur noch 2 zu stehen. Also diese Rubrik wird in 2 Folgen dann vorerst enden. Wir brauchen enden. Nachschub. Marc, dann musst schickt uns eure Trophysprüche. Genau, oder wir schicken Marc mal ein paar Clips am Wochenende, um neue reinzuholen. Na? Genau, wir investieren in Marc und Marc sammelt Trophysprüche vor Ort aus Erfahrung. So ist es. Na gut, Marc hat es schon angedeutet. Wir machen nahtlos weiter mit der finalen Rubrik für heute. Witzbattle. Und wenn Marc schon im Redefluss ist, darf er auch anfangen. 3 Witze heute, okay? Runde 1. Der Lehrer. Es gibt keine dummen Fragen. Ein Schüler. Wenn man einen Apfelbaum mit Apfelsaft gießt, ist das dann Kannibalismus? Die Reaktion. Okay, wow. Mhm. Sehr gut. Er kommt nach einer durchzechten Nacht nach Hause und am nächsten Morgen voller Reue geht er zu seiner Frau und sagt, Schatz, bist du bitte nicht mehr böse, dass ich gestern betrunken und mit einem blauen Auge nach Hause gekommen bin? Und sie schon, ja, schon gut. Übrigens, das blaue Auge hattest du noch nicht, als du nach Hause gekommen bist. Der war klar. Sehr gut. Ja. Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich meinem nächsten Urlaub mit ihnen zum Bergsteigen komme. Ich habe da erstmal abgesagt, weil ich habe keinen Hang dazu. Okay, machen wir es kurz. Runde 2. Ich hatte am Wochenende ausgefallenen Sex. Ja, er ist Freitag ausgefallen, Samstag ist er dann ausgefallen und am Sonntag ist er auch ausgefallen. Mir ausgefallenes Wochenende. Gut, nach einer Party sagt die Frau zu ihrem Partner, du hast wieder ein Blech geredet heute. Ich hoffe nur, dass niemand mitgekriegt hat, dass du nüchtern warst. Mensch, Renés Witze bauen aufeinander auf. Finde ich gut. ja, sie war dabei. Genau. Passt noch zu Halloween. Wenn Chuck Norris einen Zombie trifft, dann wird der Zombie zu Chuck Norris. Knaller. Ja. Runde 3. Ein Mann ist auf Geschäftsreise. Seine Frau ist zu Hause im Schlafzimmer und bezieht die Betten. Als der Bus vorbeifährt, bricht plötzlich der Kleiderschrank zusammen. Die Dame bestellt den Schreiner, der den Schrank wieder zusammenbaut. Kurz nachdem er fertig ist, fährt wieder der Bus vorbei und der Schrank bricht wieder in sich zusammen. Das gibt's doch nicht, meint der Schreiner. Ich steige jetzt einfach mal in den Schrank und beobachte, was passiert. Na, genau, sobald der nächste Bus vorbeifährt. Gesagt, getan. Gerade als er die Tür geschlossen hat, kommt überraschend der Ehemann der Frau zurück und öffnet schließlich den Kleiderschrank. Was machen Sie denn hier? Will er von dem Handwerker wissen. Der antwortet nur noch völlig resignierend. Schlagen Sie mich einfach. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich hier drin auf dem Bus warte, das glauben Sie mir sowieso nicht. Klassiker. Sehr cool. Sehr cool. Gut, ich habe einen ähnlichen, glaube ich. Also. Ja. Obermeister, Polizeiobermeister Meier kommt etwas früher von seiner Nachtschicht nach Hause. Seine Frau liegt natürlich schon im Bett. Wie sollte auch anders sein? Und scheint zu schlafen. Er zieht er sich im Dunkeln aus und kuschelt sich zu ihr. Und da sagt sie so, Schatz, du, ich habe totalen Durst. Könntest du für mich mal kurz zur Tankstelle gehen und eine Cola holen? Und er so, ja, gar kein Thema, ne? Zieht sich im Dunkeln wieder an, ne, geht los, kommt an die Tankstelle. Da sagt der Tankwart so, sagen Sie mal, sind Sie nicht eigentlich bei der Polizei? Und er so, ja, wieso? Na, weil Sie eine Feuerwehruniform anhaben. Sehr gut. Sehr gut, René. Sehr, sehr, sehr gut. Da kann mein Witz natürlich nicht mithalten, aber ich lese ihn trotzdem vor, okay? Ja, bitte, Ist das ein Deal? Okay, kleiner Kompromiss. Hey, meine Freundin wird immer kindischer, ja? Also gestern hat sie alle Papierschiffe in der Badewanne versenkt, die ich gebastelt habe. Das gibt's doch nicht. Weiber. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin völlig durch. Dann würde ich sagen, ziehen wir es nicht noch länger in die Länge. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns gewogen. Viel Spaß beim Hören. Habt schöne 2 Wochen. Und das war's für heute. Danke an Marc, danke an René. Bis zum nächsten Mal. Danke Stefan. Danke da draußen. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Was? Ah, super, René. Perfekt für den Podcast. Das Geräusch. So. Aufnahme läuft. Ihr seid blöd. Das 49-Euro-Ticket, die Zeitumstellung. Wir haben einen Arbeitsunfall. Wir haben Elon Musk und Twitter. So, der Teaser ist fertig. Okay, Mädels. Sind wir soweit? Yes. So, ich musste noch. Muss jetzt gucken, ob. Ich habe jetzt gedacht, ich habe die Tür zugemacht. Ob es jetzt noch brennt, aber scheint nicht mehr zu brennen. Und er hat es getan. Wer und was erfahrt ihr heute, wenn ihr dranbleibt? Nee, warte mal, ich möchte nicht. Nee, können wir nochmal machen, weil wenn ihr dranbleibt, ich würde sagen, bleibt dran. Ich möchte das gern mit einer Aufforderung verbinden. Okay, imperativ. Jetzt die Aufnahme stoppen. Dann tun wir das in 3, 2, 1, jetzt. Guter Plan. Und ich suche noch den Knopf. Warte mal, ich muss doch die Aufnahme erstmal starten, oder? Stopp.